Ich habe mich als ein Fachfremder in die Auseinandersetzung mit dem Islam begeben, weil ich etwas von der islamischen Kultur begreifen wollte, um die Integrationsdefizite muslimischer Migranten besser zu verstehen. Ein Islamexperte bin ich nicht. Aber nicht zuletzt durch Autoren wie V.S. Naipaul und Atish Tasia habe ich ein gewisses Verständnis für die inneren Gesetzlichkeiten des islamischen Kulturkreises erworben. Das hat mir geholfen, die spezifischen Verhaltensweisen muslimischer Einwanderer in Europa besser zu verstehen. So wurden für mich die Ursachen für die großen Abweichungen bei allen statistisch messbaren Integrationsparametern unter den großen Einwanderungsgruppen etwas transparenter. Wie viele hoffe ich darauf, dass die Arabellion die Verhältnisse im arabischen Teil der islamischen Welt in Richtung von mehr Demokratie und Pluralität verbessert? Leider dominieren auch in einem fortschrittlichen Land wie Ägypten fundamentalistische Einstellungen, die aus der Sicht europäischer Demokratien und auch nach der europäischen Auffassung von den Menschenrechten äußerst bedenklich sind. Ohne eine grundlegende Änderung dieser Einstellungen wird es mehr Pluralität und Toleranz nicht geben können. Die Ergebnisse der ersten freien Wahlen in Tunesien am 23. Oktober 2011 machten die islamistische Partei Ennahda mit über 40% der Stimmen zur beherrschenden politischen Kraft. Für Libyen und Ägypten muss man von ähnlichen Ergebnissen ausgehen, wenn es zu freien Wahlen kommt. In Libyen hat der Revolutionsrat bereits angekündigt, dass künftig als Rechtsordnung die Scharia gelten soll. Für Europa habe ich Zweifel, ob die grundsätzliche Verfasstheit des Islam sich schnell genug ändert, um rechtzeitig und unwiderruflich daraus einen demokratisch gezähmten Euro-Islam zu machen. Der aus Ägypten stammende Politologe Hamed Abdel Samad, der in seinem letzten Buch den Untergang der islamischen Welt prognostiziert, wenn diese ihre kulturellen Einstellungen nicht grundlegend ändert, meint jedenfalls, dass die westliche Angst vor dem Dschihad nicht medial inszeniert, sondern Spiegel einer realen Bedrohung sei. Johannes Kandel, der Islamexperte der Friedrich-Ebert-Stiftung, belegte in seinem neuen Buch, dass die Bedrohung auch bei uns wächst. Die Salafiten, eine besonders radikale Richtung, gewinnen unter den jungen Muslimen in Deutschland überdurchschnittlich an Anhängerschaft. Erst nach Erscheinen meines Buches las ich »Sterben sollst du für dein Glück« von Sabatina James. Und ich lernte aus dem Lebensbericht dieser jungen, aus Pakistan stammenden Frau, dass die Unterdrückung der Frau und Zwangsheiraten auch unter scheinbar integrierten und beruflich erfolgreichen Muslimen mitten in Europa viel verbreiteter sind, als es den Anschein hat. Diese blitzgescheite und hochgebildete junge Frau lebt an unbekannten Orten unter Sicherheitsvorkehrungen, weil die Drohung ihrer in Österreich ansässigen Familie, sie umzubringen, immer noch im Raume steht. Sie hat sich nicht nur geweigert, einen Vetter aus Pakistan zu heiraten, sie ist auch noch zum Christentum übergetreten. Sabatina James engagiert sich für die Rettung von Frauen vor Unterdrückung und Zwangsheirat und darüber hinaus für die Rettung von Christen in islamischen Ländern, wo jährlich rund 100.000 bei Verfolgungen sterben. Davon legt ihr neues Buch Zeugnis ab. Es hat das Motto: Es ist besser, für die Wahrheit zu sterben, als für nichts zu leben. Ich war im September 2011 bei der Buchvorstellung zugegen und ihr Engagement, ihre farbigen Erzählungen, die tragischen Geschichten von Gewalt und Folter, ihre eindringliche Schilderung der Gesetzlichkeiten des sunnitischen Islam, wie er in ihrem Heimatland Pakistan gelebt wird, ihre abgrundtiefe, gut begründete Skepsis gegenüber den Chancen eines Euro-Islam hinterließen bei mir einen starken Eindruck. Fragt man nach den gesellschaftlichen Auswirkungen von Einwanderung in den vergangenen Jahrzehnten sowie in der Zukunft, dann stellen die besonderen Probleme der Integration muslimischer Migranten nur einen Teilaspekt dar. Das habe ich in meinem Buch auch klar herausgearbeitet. Allerdings ist dies ein wichtiger, sachlich und emotional besonders problematischer Aspekt. An der deutschen Integrationsforschung hatte und habe ich zu bemängeln, dass sie diesen Teilaspekt weitgehend unterschlägt. Netzler-Kelle kritisierte in einem engagierten Aufsatz in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, dass die deutsche Integrationsforschung auch nach der Veröffentlichung meines Buches auf diesem Auge weiter blind bleiben wolle und griff dabei den bekanntesten deutschen Migrationsforscher Klaus Bade scharf an. Klaus Bade ist Vorsitzender des Sachverständigenrats Migration und hatte im April 2011 dessen neues Jahresgutachten vorgestellt. Bade warf Kelleck in einer nicht minder scharfen Antwort im Ergebnis vor, sie sei keine seriöse Wissenschaftlerin und sprach ihr letztlich ab, eine ernstzunehmende Diskussionspartnerin zu sein.